Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Gestern Abend ganz, ganz klasse gemacht. Boah, ich sag nur Viertelfinale. Ja, Lukas, wir freuen uns alle sehr darüber, aber so, ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber ihr wisst schon, dass das so kein Zuckerschlecken wird, ja, im Viertelfinale. Ja, der Gegner wird entweder Spanien oder Italien. Jogi, hat ja gerade jemand was von Zuckerschlecken gesagt? Ja, ich, Kali, aber nur, dass das Viertelfinale gegen Italien oder Spanien kein Zuckerschlecken wird. Aber Jogi, du kannst ja nicht von Zuckerschlecken reden, wenn du gar keinen Zucker hast, den ich schlecken kann. Oh, Kali, wie dem auch sei, naja. Wie können wir die Chancen für den weiteren EM-Verlauf jetzt steigern, Männer? Boah, England direkt rausschmeißen aus der EM. Die wollen ja eh nicht mehr bei Europa mitmachen. Da hast du ausnahmsweise mal recht, Lukas, ja. Aber bis es so weit kommen kann, da müssen wir erst mal überlegen, wie wir Spanien oder Italien im Viertelfinale so bezwingen können. Kali, was machst du eigentlich bis zum Viertelfinale? Ich werde jeden Tag eine gute Tat vernichten. Du meinst verrichten? Nee, Jockey, vernichten. Und was für eine Tat hast du, sorry, heute schon vernichtet? Eine Tat, Flambé. Je suis Jockey.